Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de. Hallo, ich spreche heute mit Eddie Steinfeld-Mertens von der CAU. Würden Sie sich einmal bitte kurz für unsere Hörer vorstellen? Ja, ich bin Eddie Steinfeld-Mertens. Ich bin seit fast anderthalb Jahren beauftragte Person für Diversität hier an der Christian-Albrechts-Universität und biete unter anderem Antidiskriminierungsberatung für alle Statusgruppen an. Was genau zeichnet eigentlich der Begriff Diversität? Was ist damit gemeint? Ja, gute Frage. Damit sind ganz unterschiedliche Sachen gemeint. Also einerseits ist es einfach ein Fachbegriff oder ein Fremdwort für das deutsche Wort Vielfalt, aber es hängt auch ganz, ganz viel daran. Also der Begriff kommt erstmal aus der BürgerInnenrechtsbewegung aus den USA und hat eine starke Menschenrechtskomponente einfach auch, die hier in Deutschland manchmal vergessen wird. Aber ich würde immer sagen, Diversität und Antidiskriminierungsarbeit, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Also Diversität, da geht es einfach einmal darum zu gucken, sich die Vielfalt anzugucken, die eh schon immer da ist, dann zu überlegen, okay, wo ist sie denn sichtbar, wo ist sie noch unsichtbar, wer wird wie repräsentiert und wo passiert tatsächlich noch Diskriminierung. Also es dreht sich um solche Themenkomplexe. Also ist Diversität dann letztendlich gleichzusetzen mit Gleichberechtigung oder Gleichstellung? Teilweise würde ich sagen. Ich glaube, der Begriff Gleichberechtigung wird in Deutschland häufig auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit Gleichstellung benutzt. Und Leute haben dann häufig die Gleichstellung von Frauen und Männern im Kopf. Diversität meint aber noch viel mehr, also meint all die Kategorien, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auftauchen und vielleicht auch noch darüber hinaus weitere Kategorien. Soziale Herkunft taucht zum Beispiel nicht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auf. Aber solche Initiativen wie Arbeiterkind für Studierende zeigen, dass wir auch da in Deutschland auf jeden Fall noch was tun müssen. Welche genauen Kategorien tauchen denn im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz auf? Das sind sechs verschiedene. In der Soziologie sprechen wir auch manchmal von den Big Six. Das ist Geschlecht, sexuelle Identität, dann leider steht der Begriff Rasse tatsächlich noch im Gesetzestext. Also auch da gibt es Initiativen, die das zu Recht kritisieren. Religion und Weltanschauung, Alter und Behinderung bzw. chronische Erkrankung. Und welche Rolle spielt dann der Begriff Diversität im Umfeld der Hochschule? Je nach Kontext, wo er auftaucht, würde ich sagen, spielt eine unterschiedliche Rolle. Ich glaube, an deutschen Hochschulen geht es auf jeden Fall auch darum, erstmal die Vielfalt, die eh schon da ist, sichtbar zu machen. Also ich sagte ja vorhin auch, wer wird wie repräsentiert, wer wird überhaupt repräsentiert, wer darf für wen sprechen, wer darf wen beforschen. Ich glaube, das sind Fragen, die man sich im Hochschulkontext auf jeden Fall stellen kann und stellen muss. Ja. Und was ist dann konkret Ihre Aufgabe als beauftragte Person für Diversität? Meine Aufgabe ist, ich versuche das mal kurz runterzubrechen, meine Aufgabe ist eigentlich, die Universität in ihrem Auftrag laut Hochschulgesetz die Vielfalt ihrer Mitglieder und Angehörigen zu fördern, darin die Hochschule zu unterstützen. Das heißt, ich spreche mit ganz, ganz vielen Leuten, bin in unterschiedlichen Netzwerken aktiv, versuche Projekte und Initiativen auf den Weg zu bringen, die eben diversitätssensibel sind und Vielfalt fördern. Und eine große Aufgabe ist sicherlich auch, die Antidiskriminierungsberatung zu machen, tatsächlich Leute zu beraten, die Diskriminierung erfahren haben. Oder auch Leute zu beraten, die Diskriminierung beobachtet haben und sich fragen, was war da eigentlich los? Warum bin ich nicht eingeschritten? Ich wollte was sagen, aber ich hätte gar nicht gewusst, was kann ich nächstes Mal besser machen? Also auch solche Leute kommen zu mir. Und was würden Sie jetzt Menschen sagen, die behaupten, dass eine Person für Diversität überflüssig ist und dass man sich bei der Frage der Diskriminierung ja nicht so anstellen soll? Ich glaube, diesen Menschen würde ich entgegenhalten, dass die fast 100 Leute, die im letzten Jahr eine Beratung bei mir gesucht haben, sich sicherlich ihre Diskriminierung nicht ausgedacht haben. Und 100 Menschen, das ist schon eine Hausnummer auch für eine Universität in unserer Größe, würde ich sagen. Und ich glaube auch, Ja, ich glaube, ich würde diesen Menschen auch erwidern, tatsächlich ihre Hausaufgaben zu machen und einmal in Gesetzestexte reinzugucken. Es geht nicht um sich anstellen, sondern es geht tatsächlich darum, Rechte verwehrt zu bekommen und Verletzungen zugefügt zu bekommen beim Thema Diskriminierung. Sie haben jetzt ja auch schon angesprochen, dass schon mehrere Menschen zu Ihnen gekommen sind in diese Beratung. Was ist denn so der größte Bauklotz, den Sie in der Beratung festgestellt haben? Der größte Bauklotz, da müsste ich jetzt mal überlegen. Also ich denke schon, dass das Thema Mehrfachdiskriminierung sozusagen der größte Bauklotz ist und was auch zeigt, dass das Thema Intersektionalität nicht irgendwie ein Modethema ist, sondern dass sich alle damit befassen sollten. Also es ist häufig so, dass Leute zu mir kommen und erstmal ja ihre Geschichte loswerden wollen und häufig auch eine Einschätzung von mir haben wollen. Ist das tatsächlich Diskriminierung, was da passiert ist? Und dahinter steckt die Frage eigentlich, ist mein Fall schlimm genug? Und bisher waren alle Fälle tatsächlich schlimm genug. Und häufig ist es aber auch so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass ich weiblich bin, ob es daran liegt, dass ich eine Behinderung habe, in dem Beispiel jetzt einer Frau mit Behinderung. Aber irgendwie werde ich anders behandelt als die anderen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt an dem weiblichen Sein liegt oder an dem Behindertsein liegt. Und häufig sind es eben Dinge, die zusammenkommen, Herrschaftsverhältnisse, die zusammenwirken und dann eine spezifische Diskriminierungserfahrung produzieren. Mit welchen Maßnahmen wird dann eigentlich sichergestellt, dass es an der CAU eben mehr Diversität gibt? Ja, wir haben eine Reihe von Maßnahmen eigentlich schon über mehrere Jahre auf den Weg gebracht. Also nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Menschen setzen sich ja für das Thema ein. Wir haben zum Beispiel das Auditierungsverfahren Vielfalt gestalten. Da haben wir ein Zertifikat, für bekommen. Wir haben im Zuge dieses Auditierungsverfahren Vielfalt gestalten den Enne-Liebreich-Preis auf den Weg gebracht. Das heißt, hier werden Abschlussarbeiten im Bereich Diversity Studies, Diversity-Forschung prämiert. Seit 2015 haben wir einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch der befindet sich noch in der Umsetzung und wird hoffentlich durch das kommende Präsidium auch weitergeführt und fortgeführt. Dann haben wir den Diversitätsfonds, der ganz unterschiedliche Projekte, zweimal im Semester wird der ausgeschrieben. Menschen können sich darauf bewerben, ganz unterschiedliche Projekte mit Fördergeld ja, fördert. Leute können zum Beispiel Workshops organisieren oder inklusive Museumsführungen oder andere Dinge organisieren. Das sind so eine Reihe von Sachen, die ich und andere auf den Weg gebracht haben. Und dann haben wir ja zum Diversity-Tag auch die Richtlinie gegen sexualisierte Gewalt, Mobbing und Diskriminierung verabschiedet. Auf diese Richtlinie würde ich gerne später nochmal eingehen, aber welche Vorteile hat man denn an der CAU, wenn mehr Diversität an der CAU besteht? Ich würde sagen, es besteht schon sehr viel Diversität an der CAU, aber vor allen Dingen, ja, anders. Also es besteht schon sehr viel Diversität an der CAU. Sie ist in Teilen nicht sichtbar und sie ist in Teilen vor allen Dingen bei solchen Statusgruppen vorhanden, die eben nicht das Sagen haben an der Universität. Und ich würde sagen, der Vorteil von einer Organisation wie der Hochschule oder auch jeder Organisation oder auch sogar Gesellschaft, die Vielfalt lebt und Vielfalt sichtbar macht, ist tatsächlich, dass man sehen kann, ja, das ist eine Gesellschaft oder Organisation oder Hochschule, die das Thema soziale Gerechtigkeit ernst nimmt. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Sie haben gerade angesprochen, die Diversität, die besteht, ist vielleicht nicht so wirklich sichtbar. Wie kann man sie denn sichtbarer machen? Ich glaube, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, indem man zum Beispiel, wenn man Seminare gibt, nicht nur Lehrbücher von weißen Männern verwendet, sondern überlegt, wer hat denn sonst noch dazu publiziert. Also auch da selbstverständlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven zum selben Thema mit einbringt. Also nach wie vor ist in Deutschland Wissenschaft machen doll mit Männlichkeit und Weißsein verknüpft, zum Beispiel. Ja, da sprechen Sie ja schon was an. Die meisten Lehrenden, so Professorinnen und Professorinnen, Dozierende sind an der CAU ja weiß und männlich. Unternimmt die CAU auch dort konkret Schritte, um mehr diese Diversität zu etablieren? Ja, auch da unternehmen wir natürlich Schritte. Vor kurzem ist ein Personalentwicklungskonzept verabschiedet worden und innerhalb dieses Personalentwicklungskonzeptes ist auf jeden Fall auch vorgesehen, einen Leitfaden zum Thema diversitätssensibel Stellenbesetzung machen und antidiskriminatorisch Stellen auszuschreiben und Stellen zu vergeben, zu machen. Und da bin ich auf jeden Fall auch involviert und gerade am Schauen, was gehört in so einen Leitfaden rein und was können wir da noch besser machen. Da gibt es ja dann häufig auch die Kritik, dass man sozusagen dann Quotenpersonen hat, also Quotenfrauen, Quotenperson of Color. Ist das tatsächlich eine berechtigte Kritik? Ich glaube, in manchen Kontexten ist sie schon berechtigt, also da, wo es sich dann tatsächlich um Tokenism handelt. Häufig, ja, kommt sowas ja auch zum Beispiel in der Filmbranche vor. Also dass es eine einzige Frau, eine einzige Person of Color mit einer Sprechrolle gibt, die das Thema dann irgendwie mit abdecken soll. Da würde ich sagen, das ist dann schon berechtigt, wenn man erkennen kann, ja, es handelt sich hier um Tokenism. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass in bestimmten Bereichen eine Quotierung absolut sinnvoll ist, wenn sich anders eben nichts bewegt. Denn das zeigen auf jeden Fall auch die Studien von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass bestimmten Menschen systematisch eigentlich der Zugang zu bestimmten Arbeitspositionen erschwert wird. Wir haben jetzt schon von der Antidiskriminierung gesprochen. Ein konkretes Thema, das jetzt ja aufgekommen ist durch die Proteste, die es in den USA gegen Rassismus gibt, die jetzt auch in Deutschland angekommen sind. In welcher Form gibt es Alltagsrassismus an der CAU? In unterschiedlicher Form, also wie an anderen deutschen Universitäten auch oder anderen Hochschulen gibt es auch an der CAU Alltagsrassismus. Viele Betroffene berichten mir auch davon. Manche kommen tatsächlich auch in meine Sprechstunde oder schreiben mir eine E-Mail und wollen gar nicht unbedingt eine Beratung dazu, aber sagen, das und das ist hier an der Uni passiert und ich wollte das einfach mal hinterlegen, damit das nicht verloren geht, dass sowas hier passiert. Ja, also es kann einfach, ja, zum Beispiel im Lehr- und Forschungskontext so sein, dass schwarzen Menschen und Person of Color tatsächlich weniger zugetraut wird, ähnlich wie wir das auch weiblichen Studierenden kennen und weiblichen Lehrenden und Forschenden kennen, dass man eigentlich immer 200% geben muss, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Das geht vielen Schwarzen und vielen Personen of Color leider auch so. Und ich denke, das liegt daran, dass nach wie vor Wissenschaft einfach doll mit Weißsein und Männlichsein verknüpft ist. Und was wird konkret an der CAU gegen diesen Alltagsrassismus unternommen? Auch da gibt es unterschiedliche, ja, Vorgehensweisen, Initiativen. Es ist häufig auch natürlich die Frage, was wollen die Betroffenen selber? Also manchmal wollen Betroffene eben das einfach auch nur hinterlegen und sagen, es wäre schön, wenn irgendwas dazu passiert. Und dann können ich und andere überlegen, okay, es wäre wirklich gut, wenn wir dazu mal einen Workshop organisieren, wenn wir eine Vortragsreihe dazu auf den Weg bringen und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass Betroffene sagen, hier, Eddie Steinfeld-Mertens, es wäre super, wenn Sie einfach mal mit der dozierenden Person oder wem auch immer, von wem auch immer die Diskriminierung ausgegangen ist, das Gespräch suchen und sagen, dass das nicht klar ging. Und dann führe ich eben auch solche Gespräche und erläutere den Menschen, warum das, was gesagt wurde, im Zweifelsfall rassistisch war und was man stattdessen vielleicht für Formulierungen nehmen kann oder wie man stattdessen sinnvoll schwarze Personen in Kurse einbinden kann, ohne sie auch anderen Kommilitonen manchmal auf den Präsentierteller zu setzen und sie als StellvertreterInnen einer ganzen Gruppe von Menschen zu behandeln. Das tun wir mit weißen Menschen ja auch nicht. Ja, das stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Hat denn auch an der gibt es denn auch an der CAU Denkmäler oder Monumente, die als rassistisch eingestuft werden? Gerade Kiel ist ja sehr stark auch mit Kaiser Wilhelm und mit Marineoffizieren verbunden. Ja, also da gibt es ja auch die großartige Initiative Kiel Postkolonial, die dazu ja Stadtspaziergänge und Stadtrundgänge anbietet. Muss mal kurz nachdenken. Ich glaube, also mir fallen ad hoc keine Denkmäler ein, aber das heißt nicht, dass dem nicht vielleicht so ist. Darüber müsste ich noch mal länger nachdenken, ehrlich gesagt. Aber es macht sich auch an anderen Sachen bemerkbar. Zum Beispiel in Universitätskatalogen. Also wir an der CAU sind ja an größere Verbundkataloge angeschlossen, die häufig Kategorien und Kategorisierungen vorgeben. Auch da gibt es manchmal wirklich Kategorien, wo man sich fragt, okay, muss das 2020 noch sein? Brauchen wir eine Kategorie, die Rasse, Punkt, Punkt, Punkt, und dann kommt irgendein Fach dahinter? Heißt, müssen wir Bücher in so eine Kategorie einordnen? Sollten wir die nicht irgendwie anders nennen? Wo haben wir auch noch rassistische Sprache an der Universität? Unsere Alltagssprache ist ja einfach auch noch häufig voll von Rassismen und Kolonialrassismen, auch die ganze Schwarz-Weiß-Metaphorik. Vieles, was mit dem Begriff Schwarz im Deutschen verbunden ist, ist absolut negativ aufgeladen, wohingegen Weiß absolut positiv aufgeladen ist. Also zum Beispiel schwarz fahren oder ein schwarzes Schaf sein und dahingegen halt eine weiße Weste haben. Auch da muss man überlegen, okay, wie benutze ich denn eigentlich Sprache und was transportiere ich da unbewusst vielleicht auch für Bilder mit? Wenn Sie jetzt gerade schon auf Sprache eingehen, welche Rolle spielt denn tatsächlich gendergerechte und antirassistische Sprache für die Diversität? Eine extrem große Rolle, würde ich sagen, tatsächlich. Also die ist kaum zu unterschätzen, weil Sprache auch Wirklichkeit schafft. Dadurch, wie wir miteinander sprechen, welche Sprache wir benutzen, die Beispiele zu Schwarz und Weiß, die ich eben genannt habe, zum Beispiel. Aber ja, natürlich auch gendergerechte Sprache, aber auch insgesamt eine diversitätssensible Sprache. Ich erarbeite gerade einen Leitfaden für die Universität zum Thema diversitätssensible Sprache, der eben mehrere Kategorien umfassen soll. Also ein Schimpfwort, was zum Beispiel auch an deutschen Unis, aber auch an deutschen Schulen immer wieder gerne genommen wird, ist nach wie vor schwul, und ein anderes Schimpfwort ist nach wie vor behindert. Also auch da kann man sehen, wie wichtig Sprache ist. Also es kann nicht sein, dass das als Schimpfwort nach wie vor funktioniert. Das ist eigentlich ein Unding. Und haben Sie, also wenn Sie jetzt schon sagen, man muss derartige Begriffe eventuell auch positiver besetzen, gilt das dann auch für Begriffe wie schwarz, farbig etc.? Ja, also farbig ist da, glaube ich, nicht der korrekte Begriff, den die schwarze Community da bevorzugen würde, soweit ich informiert bin. Und da gibt es ja auch massenhaft Literatur zu. Also wirklich sehr, sehr gute Literatur, auch schon seit längerem sehr, sehr gute Literatur. Das Thema ist ja nicht erst seit 2020 irgendwie auf der Agenda. Ja, ich würde schon sagen, es kann sich lohnen, bestimmte Begriffe wieder positiv sich anzueignen. Mit manchen Begriffen geht das leichter und mit anderen schwieriger. Ich glaube, das Paradebeispiel dafür ist wahrscheinlich der Begriff queer, der ja auch eigentlich lange Zeit als Schimpfwort verwendet wird und jetzt wirklich von sehr, sehr vielen Menschen als positive Selbstbezeichnung gut funktioniert. Und nochmal zum Thema auf Diskriminierung zurückzugehen, dann können wir auch gleich in die Richtlinie übergehen. Welche Stellung haben Sie als Person für Diversität zum Tragen der Niqab an der Uni? Ja, ich glaube, ich habe meine Stellung dazu schon auch recht deutlich gemacht, war ja auch dazu im Landtag eingeladen. Ich habe meine Stellungnahme auch öffentlich abgegeben, die ist auch immer noch auf meiner Internetseite oder der Diversitäts-Internetseite abrufbar. Ja, ich denke, Niqab zu tragen ist einfach ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen nach außen, einer Religion anzugehören. Als solches sollte es gelesen werden. Es ist kein Affront gegen die deutsche Gesellschaft und es hat eigentlich auch wenig mit dem Thema Kommunikation zu tun. Also wenn wir uns jetzt alle gerade während der Pandemie draußen bewegen und einen Mundschutz tragen, funktioniert das ja auch. Also beschwert sich ja auch niemand, dass deswegen die Welt zusammenbrechen wird, weil wir Mundschutz tragen. Und das leitet ja eigentlich direkt über zu dieser Richtlinie gegen Diskriminierung, die am 26. Mai 2020 jetzt veröffentlicht wurde, am 8. Deutschen Diversity-Tag. Und für was steht denn diese Richtlinie genau? Ich würde sagen, die Richtlinie schafft erstmal mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für das Thema Diskriminierung, und zeigt aber auch sehr deutlich, dass eben Diskriminierung an der CAU nicht toleriert wird und bietet eben ja Wege und Möglichkeiten. Was kann ich tun, wenn mir selber Diskriminierung passiert ist? An wen kann ich mich da überhaupt wenden? Also wir haben vieles einfach auch zusammengetragen. Die Richtlinie ist in einer Arbeitsgruppe entstanden, die ja über ein Jahr hinweg, glaube ich, sich damit beschäftigt hat, diese Richtlinie zu erarbeiten. Und wir haben einfach vieles auch zusammengetragen, was sowieso schon da ist, wovon viele Leute aber nicht wissen. Also erstmal steht häufig ja auch die Frage, jetzt ist das passiert, an wen kann ich mich denn überhaupt wenden? Und dann finde ich entweder jemanden oder finde niemanden oder habe von jemandem gehört, Mensch, da gibt es die und die Stelle. Wir haben irgendwie Diversitätsbeauftragte, wir haben Gleichstellungsbeauftragte, Inklusionsbeauftragte, aber vielleicht wissen das nicht alle. Und diese Richtlinie trägt das erstmal zusammen und sagt aber eben auch sehr deutlich, dass bestimmte Sachen an der CAU verboten sind und nicht gehen, nämlich Diskriminierung. Das steht aber auch schon längst so in anderen Gesetzen drin, was eben mir und natürlich auch den Studierenden, die daran mitgearbeitet haben, besonders wichtig war und was diese Richtlinie vielleicht auch besonders macht, ist, dass es den Diskriminierungsschutz für Studierende ein bisschen ausweitet. Denn der ist bisher nicht, naja, nicht vorhanden gewesen, ist nicht richtig, aber nicht so gut ausgebaut gewesen wie für Mitarbeitende. Ich habe vorhin ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erwähnt und das sagt zwar auch, dass Diskriminierung im Bereich Bildung verboten ist, bietet aber nicht so richtig Sanktionen oder andere Dinge an, wenn das da vorkommt, sondern es schützt Leute vor allen Dingen, die in einem Arbeitsverhältnis sind. Und das sind die meisten Studierenden nicht, es sei denn, sie haben einen Hilfskraftvertrag. Und welche Auswirkungen hat das konkret auf die Studierenden, diese Richtlinie? Also ist es nicht nur, dass man geschützt wird, sondern dass man selber sich auch danach richten soll? Ja, man soll sich auf jeden Fall auch selber danach richten und bitte andere KommilitonInnen nicht diskriminieren. Ja, also ich würde sagen, es weitet den Diskriminierungsschutz ein Stück weit aus und macht das Thema vielleicht auch einfach nochmal sichtbarer, so dass vielleicht mehr Leute auch über das Thema diskutieren oder eben auch einfordern, dass das vielleicht mit in ihren Curricula behandelt wird. Ist dann hier die CAU mit dieser Richtlinie die erste Uni, die in Deutschland, die das so ausrichtet? Nein, das sind wir tatsächlich nicht. Es gibt schon mehrere Universitäten, die dazu gute Leitfäden und Richtlinien vorgelegt haben. Also da schließen wir uns dann anderen an. Wir schließen uns da anderen an. Trotzdem würde ich sagen, dass wir im Bereich Diversität auch bundesweit schon recht gut aufgestellt sind, dadurch, dass wir so einen Diversitätspreis haben. Das haben kaum irgendwelche anderen Universitäten, dadurch, dass wir auch einen Diversitätsfonds haben und auch durch den Aktionsplan, den wir schon recht früh mit auf den Weg gebracht haben. Also auch das hat nicht jede Universität. Und ich denke auch, das ist ja auch eine Besonderheit in Schleswig-Holstein und Thüringen, überhaupt Diversitätsbeauftragte zu haben. An ganz vielen anderen Bundesländern, ganz vielen anderen Standorten gibt es das nicht. Also da gibt es dann andere Konstellationen, aber wirklich eine Beauftragung, die über das Hochschulgesetz geschaffen wurde, gibt es in extrem wenig Bundesländern. Und ja, eine weitere Besonderheit unserer Universität ist, dass wir uns in der Verfassung die Möglichkeit gegeben haben, auch an jeder Fakultät Beauftragte zu haben. Also so wie wir auch Gleichstellungsbeauftragte an Fakultäten haben und so weiter. Und davon haben erste Fakultäten bei uns auch schon Gebrauch gemacht, was ich sehr gut finde. An wen kann ich mich denn jetzt konkret wenden, wenn ich eine Diskriminierungserfahrung selbst erlebt habe an der CAU oder beobachtet habe? Ja, Sie können sich natürlich an mich wenden. Sie können sich aber auch noch an viele andere Menschen wenden. Also Sie können sich, je nachdem, um was für eine Diskriminierung es sich handelt und welcher Statusgruppe Sie auch angehören, ob Sie jetzt Studierend sind oder mitarbeiten, können Sie sich als studierende Person bei ganz vielen Fragen auch an den AStA wenden. Mit dem bin ich in engen Austausch, die im Zweifel dann auch mich vielleicht hinzuziehen würden oder an mich verweisen. Viele Studierende kommen bei mir über die Verweisberatung vom AStA, also finden so auch den Weg zu mir. Wir haben eine Schwerbehindertenvertretung, wir haben Inklusionsbeauftragte, wir haben Gleichstellungsbeauftragte. Und je nachdem, ob Sie sich das eben zutrauen oder nicht, können Sie natürlich auch mit Dozierenden dazu ins Gespräch gehen, gucken, habe ich VertrauensdozentInnen dazu in meinem Bereich, habe ich vielleicht an meiner eigenen Fakultät eine Gleichstellungsbeauftragte, eine Diversitätsbeauftragte, die ich dazu ansprechen kann. Da gibt es recht viele Möglichkeiten und zusätzlich haben wir eben noch eine Beschwerdestelle, bei der man sich auch ganz offiziell beschweren kann. Genau, das kann man dann aber eben nicht anonym machen, sondern dann kriegt die Person, die eben diskriminiert hat, einen Brief von der Beschwerdestelle, hat dann Gelegenheit, nochmal dazu Stellung zu nehmen. Aber es ist eben auch anonyme Beratung möglich. Und was ist jetzt Ihr Ziel als Person für Diversität für die CAU? Was ist mein Ziel? Ich würde sagen, auf jeden Fall sich auf den Erfolgen, die wir bisher an der CAU verbuchen konnten, nicht auszuruhen, sondern weiterhin aktiv zu bleiben und auf jeden Fall auch noch für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und das, wie gesagt, durch sowas wie Leitfäden, an denen ich gerade schreibe und mitschreibe, auch weiterhin Aktionstage wie zum Beispiel die Diversitätstage zu feiern und insgesamt einfach dafür mit einzustehen, dass es weniger Diskriminierung an unserer Uni gibt. Das ist auf jeden Fall das Hauptziel, Barrieren abzubauen. Und wo soll die CAU in 10 bis 15 Jahren konkret stehen? Uff, tja, wo soll sie stehen? Ich denke, schön wäre es natürlich, wenn in 10, 15 Jahren weniger Diskriminierung an der Universität vorherrscht, insgesamt auch ein größeres Bewusstsein für die Themen Diskriminierung, Antidiskriminierung und Diversität da sind. Das wäre schön. Ja, das klingt ja sehr gut. Dann bedanke ich mich für das Interview heute mit Ihnen. Sehr gern. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.